Zum 72. Jahrestag der Befreiung Koreas richtete der Präsident der russischen Föderation Putin ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass die weitere Verstärkung der Freundschaftsbeziehungen und der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern den gemeinsamen Interessen entspricht und zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten Region Nordostasiens beiträgt. Der russische Präsident wünschte Genossen Kim Jong-un gute Gesundheit und Erfolg und dem ganzen Volk der DEVRK Glück und Wohlfahrt.